Das ist mit viel Liebe mein Agro-Flow. Für dich, meine Prinzess, es kommt von meinem Herzen. Denn Agro bleibt im Webgeschäft forever unsterblich. Cheyenne, du bist meine Prinzess, Junge, pass auf sie auf, sonst gibt's Stress. Die Welt will mich betteln, Fatality sagt niemals nie. Wir beide gehen shoppen, am Ende kann keiner auf dieser Welt dein Aussehen toppen. Wir zwei bezahlen nur mit Cash die Welt, denn dein Vater bleibt ein ehrenvoller Held. Und da hat schon an der Tür geschellt. Wir beide haben den Weihnachtsmann brutal geprellt. 1000 Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Denn auf dieser Welt bleibst du mein ewiger Traum. Denn meine Liebe zu dir bleibt unsterblich. Mach euch, wenn ihr was passiert, fertig, Fatality, sag niemals nie. Cheyenne, du bist so unbeschreiblich, tief im Herz sitzt der Schmerz. Cheyenne, wenn dir was passiert, habt ihr garantiert am Ende kassiert. Junge, das ist mein Agro-Flow ohne Sheet. In meinem Herzen gibt Cheyenne den Princess Beat. Lass sie alle lästern oder reden, ich werde für uns zwei heimlich mit Gott beten. Ich habe dich auf Schritt und Tritt beschützt, unterstützt. Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby. Weißt du noch die Schöne und das Biest? Du bleibst ever meine Schöne. Tut dir einer was, werde ich zum Akrobiest. Prinzess, weißt du noch die Zahnfee? Doch heute geht's ab wie bei Super Mario Bros. Melee. Bei jeder Begegnung meiner Prinzess hab ich mich gefreut. Als unsere Wege sich trennten, hat in mir böse das Krebs gestreut. Du immer in einem schönen Kleid, der Altar war nicht mehr weit. Cheyenne, deine Prinzess Power machte sich überall breit, ob Top Model, DSDS, auf der ganzen Welt dieser Hater Neid. Bleibst meine ewige Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby, Sexy Lady, Baby. Agro fickt euch Haters und Neiders und Bangers, denn Agro bleibt Untergrund.